ein bisschen, doch dann zeigt es mir die Grenzen des Bewusstseins meiner selbst und bietet mir nichts, was mich hier hält. Alle sagen mir, ich muss endlich alles geben, doch ich will nur schlafen und scheiß auf mein Leben. Mein Albtraum ist besser, da passiert was. Wasser ist farblos, verschwommen und blass. Ich will zurück in meinen Traum, reisen ferner von Zeit und Raum. Ich will zurück in die Tiefen meiner Seele, wo ich mich nicht mit Begebenheit quäle. Ich will zurück in meinen Traum, endlich nicht mehr nach hinten schauen. Ich will zurück, ich will zurück, denn ich ziehe nur dort find ich mein Glück. Wie ein Rausch, fernab von Realität, ohne Interesse, was vor mir steht. Belebe mich in Routine, bin automatisiert. Definier, was heißt, wenn man den Verstand verliert. Alle sagen mir, ich muss endlich alles geben, doch ich bin erschlagen und scheiße auf mein Leben. Ein Albtraum ist besser, da passiert was. Was ein ist, war bloß verschwommen und blass. Ich will zurück in meinen Traum, reisen fernab von Zeit und Raum. Ich will zurück in die Tiefen meiner Seele, wo ich mich nicht mit Begebenheit quäle. Ich will zurück in meine Seele.